1. Dezember, erstes Türchen von Jan Ruhland. Reflexionen im Lichte des Herzens. Zünde die erste Kerze an. Koche dir einen Tee und nimm dir etwas Zeit. Lege dir einen Zettel bereit. Beantworte folgende Fragen. Wer hat dich durch das vergangene Jahr begleitet? Was waren wichtige, schöne Momente im vergangenen Jahr? Was waren die Momente des Glückes? Wofür kannst du danken? Wem möchtest du zum Jahresabschluss danken und ihm symbolisch etwas schenken oder eine Freude machen? Was nimmst du mit? Was lässt du zurück? Was möchtest du in deinem Leben ändern? Welche Richtung möchtest du jetzt einschlagen? Manchmal ist es gut, sich dafür Zeit zu nehmen und die gefundenen Antworten zu notieren, weil es dir vieles bewusster machen wird. Es ist wichtig, die schönen und guten Seiten zu sehen und den Dank zum Ausdruck zu bringen. Nimm dir Zeit, schreibe an jeden, der für dich im vergangenen Jahr wichtig war, eine Zeile mit aufrichtigen Worten der Liebe und des Dankes, oder lasse es ihn auf deine Art wissen. Du zauberst damit Kraft und Liebe in die Herzen anderer. und vertiefst die Verbindung auch in dir.